Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Die aufgeregte Gesellschaft. Wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Von Philipp Hübel. Gelesen von Christian Baumann.